Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 74. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Wiederum steht ein Jahreswechsel bevor, mittlerweile der dritte seit Beginn dieser Sendereihe. Und zum dritten Mal muss ich konstatieren, dass unser Zeitalter jenem Friedells etwas ähnlicher geworden ist. Eine Entwicklung, die sich nach fast einhelliger Meinung der Auguren bedauerlicherweise auch im kommenden Jahr 2012 fortsetzen dürfte. Auch heuer möchte ich an dieser Stelle meinen Gästen danken, ohne deren Hilfe diese Sendereihe nicht möglich wäre. Und selbstredend auch allen Hörerinnen und Hörern, ohne deren Interesse sie nutzlos bliebe. Erfreulicherweise erreichen mich immer wieder Reaktionen aus überraschend vielen Teilen der Welt, von Finnland bis Australien, weshalb ich Ihnen guten Gewissens versichern kann, dass Sie sich eben jetzt beim Hören dieser Worte durchaus nicht einsam fühlen müssen. Überwiegend erfahre ich Zustimmung, fallweise auch sanfte Kritik und Vorschläge, die ich stets mit Vergnügen gewissenhaft überdenke und, so es mir angebracht scheint, auch gerne aufgreife. Wenn Sie mir Ihre Meinung mitteilen wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an die zugegebenerweise etwas großspurige, aber dafür bewährt leicht zu merkende Adresse friedell@o94.at. Damit möchte ich mich der heutigen Ausgabe zuwenden. Sendungsgast ist, wie schon in der vorangegangenen Folge, abermals Götz Fritsch. Um wieder in den außer Tritt geratenen Rhythmus eine Sendung, ein Gast zurückzufinden, habe ich mir erlaubt, die zweite Halbzeit nach Götz Fritschs Kommentar im Alleingang selbst zu bestreiten. Was ist Romantik? Schon gleich der erste Abschnitt des Zeitraums, den wir noch zu durchmessen haben, das halbe Menschenalter von 1815 bis 1830, vom Wiener Kongress bis zur Julirevolution, steht in auffallendem Maße unter dem Gesetz der historischen Ungerechtigkeit. Man bezeichnet diese Periode im Allgemeinen als die Ära der Reaktion oder der Restauration. In dieser Doppelbenennung ist bereits der ganze Widerstreit der Beurteilungen enthalten, die sie erfahren hat und noch erfährt. Betrachtet man sie als reaktionär, rückläufig, so kann man in ihr nur den satanischen Versuch sehen, die Uhr der Geschichte gewaltsam zurückzudrehen und alle Finsternis, Torheit, Verderbtheit, überwundene Epochen wieder heraufzubeschwören. Betrachtet man sie als restaurativ, wiederherstellend, so muss man in ihr die Rückkehr der entthronten Ordnung, Vernunft und Gesittung erblicken. Aber es gibt keinen wahren Rückschritt in der Geschichte, immer nur einen scheinbaren. Der europäische Geist macht in der Tat in jener Zeit eine rückläufige Bewegung. Er läuft zurück wie ein Springer, der sich einen Anlauf nimmt. Die Restauration ist nur das Vorspiel einer ungeheuren gesamteuropäischen Revolution, einer nicht bloß politischen, sondern alle Gebiete des menschlichen Daseins umackernden, die viel tiefer ging, viel weiter griff und viel länger währte als die französische. Am zutreffendsten wären wohl diese anderthalb Jahrzehnte als die Zeit der Romantik zu bezeichnen. Ich habe im ersten Buche behauptet, dass es eigentlich eine Inkorrektheit sei, von einer englischen oder französischen Renaissance und einer dänischen oder polnischen Reformation zu reden, denn im strengen Verstande des Wortes habe es nur eine italienische Renaissance und eine deutsche Reformation gegeben. Ebenso lässt es sich nur im uneigentlichen Sinne von einer Romantik vor dem Wiener Kongress und nach der Julirevolution sprechen. Wir werden später sehen, dass die sogenannte französische Romantik, die erst um 1830 einsetzt, sogar die völlige Umkehrung und Auflösung der romantischen Idee bedeutet und dass andererseits die sogenannte Frühromantik nur eine anders gefärbte Varietät des alleinherrschenden antikischen Zeitgefühls gewesen ist, ein bloßer Absenker des Klassizismus, ganz ebenso aus dem Rationalismus und Hellenismus geboren wie dieser, habe ich bereits am Schluss des vorigen Buches darzulegen versucht. Wir müssen daher auch auf die Gefahr hin, die Dinge ungemischter und geordneter darzustellen, als sie in Wirklichkeit waren, zwischen Frühromantik und Spätromantik einen scharfen Trennungsstrich ziehen, indem wir nur die letztere als legitime Romantik anerkennen, obgleich wir uns natürlich aus Gründen der Bequemlichkeit und Verständlichkeit der eingebürgerten Terminologie Frühromantik, ältere oder jenere Romantik und Spätromantik, jüngere oder Heidelberger Romantik, ruhig weiter bedienen werden. Die Städtebezeichnungen leiten sich von dem Hauptsitz der beiden Schulen her, obwohl diese eigentlich in beiden Fällen Berlin war. Wenn man die Romantik als eine einheitliche, lineare Bewegung von etwa 1790 bis 1830 fasst, so gelangt man zu der Ungereimtheit, die erste Schule, die etwas sehr Spätes, nämlich die letzte, überreife und schon etwas wurmstichige Frucht der Aufklärung war, als Blütezeit, und die zweite Schule, die etwas ganz Neues, eine Geburt war, als Verfall zu bezeichnen, wie dies Ricarda Huch in ihrem zweibändigen Werk, einem sonst sehr liebevollen und verständnisreichen Versuch weiblicher Einfühlung, getan hat. Wir sind jedoch nicht in der Lage, eine einigermaßen erschöpfende und eindeutige Definition des Begriffs Romantik zu geben und müssen uns im Wesentlichen darauf verlassen, dass jedermann ohnehin weiß, worum es sich handelt. Wobei wir einen gewissen Trost darin erblicken dürfen, dass es niemandem, weder Anhängern noch Angreifern, weder Zeitgenossen noch Nachgeborenen, gelungen ist, das Wesen des Romantikers klar zu umschreiben. Vielleicht aber gehört gerade dies zu seinem Begriff. Ludwig Tieck, der als der Stifter der ersten romantischen Schule gilt, äußerte sich noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts, als es längst keine Romantik mehr gab, zu Köpke: Wenn man mich aufforderte, eine Definition des Romantischen zu geben, so würde ich das nicht vermögen. Ich weiß zwischen poetisch und romantisch überhaupt keinen Unterschied zu machen. Diese weite Fassung des Begriffs, mit der Tieck nicht allein steht, gestattet es schlechterdings jedes gesteigerte Weltgefühl als romantisch zu bezeichnen und Ibsen und Zola ebenso gut unter die Romantiker zu zählen wie Kalidasa und Homer. Außerdem muss angemerkt werden, dass die Romantiker, obgleich sie alle das Gefühl und Bestreben hatten, eine abgeschlossene geistige Gruppe und militante literarische Fraktion zu bilden, sich niemals als romantische Schule bezeichnet haben. Erst zwischen 1810 und 1820 taucht dieses Etikett auf, und zwar zunächst bei den Gegnern. Das Organische. Die Spätromantik, die um die Jahrhundertwende mit ihren allerersten Vorläufern einsetzt und in dem Zeitraum, von dem wir reden, zur vollen Herrschaft gelangt, lässt sich, obgleich sie sehr einheitlich und eine große paneuropäische Bewegung war, eigentlich nur negativ charakterisieren, eben als Reaktion, diesmal im Sinn von Rückschlag genommen. Die Frühromantik war, wie gesagt, noch genauso rationalistisch wie die Französische Revolution, der Napoleonismus, der Empire-Stil, das Drama der Klassiker, der kantische und kantianische Idealismus und alle übrigen bedeutenden Zeitphänomene vor 1815. Die Spätromantik erhebt zu ihrem Kardinalbegriff das Irrationale oder, wie sie mit Vorliebe sagt, das Organische, das Gewachsene, Gewordene, das Leben in seiner Unausrechenbarkeit und Unbegreiflichkeit, Macht und Heiligkeit, als Gegensatz zum Mechanischen, das sich unter Verstandesformeln bringen lässt. Daher ist der Romantiker ein Anhänger der Tradition auf allen Gebieten, denn Tradition ist überall der Ausdruck einer langsamen, im dunklen Schoß der Zeit gereiften Entwicklung, die nicht ein Werk des willkürlich schaltenden Verstandes, sondern des geheimnisvoll wirkenden Lebens ist. Daher blickt er voll Ehrfurcht auf alles Unbewusste und Erdvermählte, auf die Natur, auf das Volk, das für ihn kein sozialer, sondern ein naturhistorischer Begriff ist, auf den volksgeborenen Mythos, auf das Weib, das aus dem unterirdischen Reich der Mütter kommt. Daher empfindet er, und er eigentlich zum ersten Mal, eminent historisch. Indem er die Geschichte nicht pragmatisch auffasst als eine Kette menschlicher Motivationen und Handlungen, sondern wiederum organisch, als eine Entwicklungsreihe von Emanationen des in ihr waltenden Geistes, die alle in ihrer Art vollkommen und berechtigt sind. Die Vergangenheit wurde von der Aufklärung an der Gegenwart gemessen oder einer Zukunft, die eine idealisierte Gegenwart war, vom Klassizismus an der Antike, von der Frühromantik am Mittelalter, alle nahmen ihren Standort und Blickpunkt außerhalb der Geschichte und betrachteten sie dogmatisch. Die Spätromantik erblickt in jedem Volk und Zeitalter ein Lebewesen, das, indem es seine ihm bestimmte Form und Idee verwirklicht, einen absoluten Wert darstellt. Hierin, wie in vielem anderen, nahm sie die kurzlebige Bewegung wieder auf, die zu Anfang der 70er Jahre des verflossenen Jahrhunderts so verheißungsvoll eingesetzt hatte, die Gedanken Herders, Hamanns und der Geniezeit. Alle Objekte ihrer neuartigen Betrachtungsweise sucht sie schließlich in dem letzten Oberbegriff der Totalität zusammenzufassen, indem sie sämtliche Lebensfunktionen und deren Wechselbeziehungen, Politik, Religion, Kunst, Sprache, Sitte, als die Auswirkungen dieser geheimnisvollen Totalität ansieht. In dem Begriff der Totalität und des Organischen setzen und lösen sich alle Widersprüche, die die romantische Weltanschauung enthält. Sie ist gleichzeitig katholisch und national, mystisch und naturalistisch, evolutionistisch und konservativ. Die kranke Gans. Obgleich diese zweite Romantik keineswegs das programmatische, konstruierte und raisonnementhafte der Elternschule an sich hatte, so war sie doch infolge ihres unvermeidlichen Intermezzo-Charakters und ihrer forcierten Abkehr von der Zeit und Welt, in die sie gesetzt war, ebenfalls keine gesunde Bewegung. Clemens Brentano hat dies in genialer Selbsterkenntnis folgendermaßen ausgedrückt. Ein jeder Mensch hat, wie Hirn, Herz, Magen, Milz, Leber und dergleichen, auch eine Poesie im Leibe. Wer aber eines seiner Glieder überfüttert, verfüttert und mästet und es über alle anderen hinaustreibt, hat das Gleichgewicht verloren. Und eine übergroße Gansleber, sie mag noch so gut schmecken, setzt immer eine kranke Gans voraus. Zweifellos litt jene Zeit, zumal in ihren repräsentativen Persönlichkeiten, an Hypertrophie des poetischen Organs. Es fehlte ihr völlig an Harmonie, aus Mangel an jeglicher äußeren Betätigung schlug sich alles nach innen. Jede Übertreibung deutet auf einen Defekt, der kompensiert werden will. Und man kann alles übertreiben, auch die Geistlichkeit. Nietzsche sagt, es gibt zweierlei Leidende. Einmal die an der Überfülle des Lebens Leidenden und sodann die an der Verarmung des Lebens Leidenden. Die Ruhe, Stille, glattes Meer, Erlösung von sich durch die Kunst und Erkenntnis suchen oder aber den Rausch, den Krampf, die Betäubung, den Wahnsinn. Dem Doppelbedürfnisse der Letzteren entspricht alle Romantik in Künsten und Erkenntnissen. Und damit stoßen wir auf die tiefste Bedeutung, die das Wort Reaktion angewendet auf jene Zeit besitzt. Sie reagiert auf die erzwungene Lebensverarmung durch Selbstbetäubung im Krampfe des Rausches oder der Erstarrung. Rachel Levin nannte den Gesellschaftszustand die unendliche Tiefe der Leere, was ein sehr kompetenter Beurteiler, nämlich Metternich, als eine wahrhaft genialische Inspiration bezeichnete. Der Kongress. Dieser Zustand wurde künstlich erzeugt durch den Wiener Kongress. Europa, schreibt einer seiner Mitglieder, hat den Glanz seiner Throne und Höfe, das Machtansehen seiner Staaten, die Spitze seiner politischen und militärischen Verherrlichung, die höchste Bildung seiner Geselligkeit, ja, die reichsten Blüten aller Vornehmheit, Schönheit, der Kunst und des Geschmacks hierher geliefert. In der Tat war in jenen Monaten so ziemlich alles in Wien versammelt, was mit Recht oder Unrecht, im Guten oder Schlimmen, einen europäischen Namen besaß. Unter den Potentaten, die sich eingefunden hatten, befanden sich zwei Kaiser und vier Könige, deren Tätigkeit in einem Beaumont, das damals umlief, folgendermaßen übersichtlich zusammengefasst war. Der Kaiser von Russland liebt für alle, der König von Preußen denkt für alle, der König von Dänemark spricht für alle, der König von Bayern trinkt für alle, der König von Württemberg frisst für alle und der Kaiser von Österreich zahlt für alle. Daneben waren eine Menge kleinerer Regenten erschienen, unter ihnen Karl August von Weimar und um sie herum die Botets und die Berühmtheiten, Erzherzog Karl und Wellington, Stein und Hardenberg, Metternich und Gentz, Jakob Grimm und Wilhelm von Humboldt, der Bildhauer Dannecker und der Maler Isabey, kurz alles, was es gab, bis zu der göttlichen Tänzerin Bigottini, die im Nebenberuf für Talleyrand Horchdienste betrieb. Oh, und den guten Vater Jan mit dem langen Bart und den dicken Stiefeln, die ihn, so wollte seine demokratische Überzeugung, auch zu den vornehmsten Soireen begleiteten und stets mit Kot bedeckt waren, so dass man behauptete, er halte sie künstlich schmutzig. Den Gästen wurde aber auch nicht wenig geboten. Kaiser Franz, sonst überaus sparsam, hatte diesmal keine Kosten gescheut und ihm folgte darin der gesamte österreichische und ungarische Adel. Die ganze Kongresszeit war denn auch nichts als ein ununterbrochenes und überaus glänzendes Fest. Alles, was man in jenen Tagen an Vergnügungen und Schaustellungen kannte, wurde aufs prachtvollste und erlesenste arrangiert. Fabelhafte Bälle und Soupers, öffentliche Volksbewirtungen, Monsterkonzerte mit tausend Musikern, Karussells, unter denen man damals eine andere und wesentlich kostspieligere Sache verstand als heutzutage, nämlich mit höchstem Pomp ausgestattete Aufzüge und Evolutionen zu Pferde, Schlittenfahrten, lebende Bilder, Wettrennen, Truppenrevuen, Jagden, Illuminationen, Pirouetten. Beethoven dirigierte vor 5000 Besuchern und den Prominenten des Kongresses seine Schlachtensymphonie Wellingtons Sieg bei Vittoria und siegte im Kärntner Tortheater mit seinem 10 Jahre früher durchgefallenen Fidelio. Im Leopoldstädter Theater spielte Ignaz Schuster über 100 Mal seinen Staberl. In der Stephanskirche hielt Zacharias Werner unter ungeheurem Zulauf seine Predigten, die auch nur eine Art Theater waren. Daneben gab es täglich Opern oder Lustspiele im Burgtheater, Ballette im Wiedener Theater, Possen im Josefstädter Theater, Tanzfeste im Apollosaal. Die Straßen waren Tag und Nacht voll von Equipagen, Militärs, Dandys, Livreedienern, Musikbanden, Kokotten, Fackelläufern. Nichts erinnerte daran, dass die Menschheit einen 20-jährigen Weltkrieg hinter sich hatte. Talleyrand. Die Seele dieses Kongresses, dessen Ergebnisse durch die 100 Tage nicht wesentlich verändert wurden, war der Herzog von Talleyrand. Es lässt sich nicht behaupten, dass dieser Diplomat auf eine einheitliche politische Karriere zurückblicken konnte. Er hatte 4 verschiedene französische Regierungsformen mitgemacht und es war ihm gelungen, unter jeder von ihnen eine leitende Stellung einzunehmen. Er war Bischof unter den Bourbonen, Gesandter unter der Gironde, Großkämmerer unter Napoleon und amtierte jetzt wieder als bourbonischer Minister des Äußeren unter dem zurückgekehrten Ludwig dem 18. Er hat später sogar noch den Übergang zum Bürgerkönigtum überdauert, ohne an Ansehen zu verlieren. Er selbst sagte von sich, mit geistreichem Zynismus, er habe keine Regierung eher verlassen als sie sich selbst, nur etwas früher als alle anderen Menschen, da seine Uhr ein wenig vorgehe. Er war es auch, der das folgenschwere Schlagwort Legitimität in den Kongress warf, das alsbald von Gentz in ebenso genialer wie gewissenloser Weise exploitiert wurde. Ein Mensch, der imstande war, zwischen Ancien Regime und Guillotine, Bonapartismus und Heilige Allianz, Restauration und Juli-Revolution immer in der Mitte durchzusegeln und dabei seine Rechnung zu finden, musste wohl über nicht gewöhnliche Fähigkeiten der Verstellungskunst, Elastizität und Menschenbehandlung verfügen. Und er hat mit diesen Gaben auch auf dem Wiener Kongress erreicht, was er gewollt hat, obgleich seine Stellung mehr als prekär war. Denn anfangs wollte man einen französischen Bevollmächtigten überhaupt nicht zulassen und auch nachher behandelte man ihn mit größtem Misstrauen. Aus Verdacht, dass er gekommen sei, um unter den Mächtigen Unfrieden zu stiften und daraus seinen Vorteil zu schlagen. Dieser Verdacht war sehr gerechtfertigt, hat aber nicht verhindert, dass Talleyrand seine Absichten vollkommen erreichte. Er stiftete Unfrieden und fand seinen Vorteil. Es waren zwei Zwecke, die er verfolgte und wie die Dinge lagen, als französischer Vertreter auch verfolgen musste. Er musste versuchen, Frankreich ohne Einbuße an Territorium und Prestige aus dem Kongress zu lotsen und er musste verhindern, dass Deutschland jene politische Machtstellung erreiche, zu der es infolge seiner geografischen Lage, seiner geschichtlichen Entwicklung und seiner militärischen und kulturellen Leistungen berufen war. Jedermann weiß, dass ihm beides gelungen ist. Vom Wiener Kongress datiert für Deutschland ein 50-jähriger Zustand völliger Ohnmacht und Verkümmerung und ein 100-jähriger Zustand quälendster Beunruhigung durch ein hochmütiges und ungenügsames Nachbarvolk, das seinerseits, obschon vom Ausland entscheidend geschlagen und im Innern hoffnungslos zerrüttet, aus diesem Weltkrieg ungeschmälert und siegreich hervorging. Lieber Götz, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Nicht so sehr. Ich meine, natürlich habe ich reingelesen immer, aber du bist da so erheblich firmer in der Kenntnis Friedels. Also sagen wir mal so, ich habe das Buch seit langem und wenn ich über irgendeine Zeit arbeite, gucke ich immer mal ein bisschen hinein. Aber so, dass ich es in einem durchgelesen habe, nie, sondern immer nur partiell. Das heißt praktisch als Nachschlagwerk? Als Nachschlagwerk. Einfach, es ist eine interessante Sache, also wie denkt er über diese, jene oder die dritte Zeit. Grundsätzlich interessiert mich aber bei ihm in erster Linie etwas ganz anderes. Also nicht so sehr die geschichtlichen Betrachtungen, die sind interessant, nicht mit allem kann ich übereinstimmen. Also zum Beispiel hier, wie er da jetzt über Deutschland, Frankreich spricht, da habe ich so meine Probleme, aber das hat einfach auch mit der Zeit, in der er es geschrieben hat, zu tun. Was mich besonders interessiert, ist die Art, wie er Objektivität und Subjektivität letzten Endes da beschreibt. Das ist eine Sache, die mir unendlich wichtig ist, auch in meiner Arbeit. Ja. Ich bin ja Regisseur für Hörspiele, und wir haben ständig Papiere vor uns. Ja? Und es ist immer wieder die Fragestellung, das Papier, ist das nun eine objektive Sache? Und etwas, was mir unendlich wichtig ist, ist zu begreifen, dass es Objektivität in dem Moment, in dem eine Stimme spricht, gar nicht geben kann. Dass also alles, was zum Beispiel einfach aus dem Rundfunk kommt, und da meine ich aber auch die Nachrichten, ja, da meine ich all diese Dinge, die sich so scheinbar objektiv geben, sind in Wirklichkeit unendlich subjektive Sachen. Und die Bemühungen, Zum Beispiel der Nachrichtensprecher. Mein Gott, ich würde jetzt auch nicht wollen, dass die Nachrichtensprecher also nun über ihr Bauchweh oder was weiß ich was, muss ja nicht sein. Ja? Aber man sollte wissen, dass einfach Menschen hinter allen Aussagen stehen. Und Menschen sind subjektive Wesen. Also ich will jetzt da überhaupt nicht die Wissenschaft bemühen. Das ist nicht meine Sache. Also das ist, da gibt's andere Leute, die darüber erheblich Interessantes zu sagen wissen. Aber für mich geht es einfach in der Überlegung, ja nun, wie kann ich also überhaupt mit Gesprochenem umgehen? Und da ist, glaube ich, der Mensch das Wissen, dass es immer irgendjemand ist, der seine Überlegungen, seine Emotionen, seine andersartigen Überlegungen hat, einfach irrsinnig hilfreich. Ich habe irgendwann einmal in einem Radio, das weder unser ORF noch euer Radio Orange ist, sondern also Radio Stephansdom, habe ich einmal Börsenkurse gehört und die wurden dort wie Märchen erzählt. Ja, ich bin leider ziemlich überzeugt, dass es also unabsichtlich war, aber das fand ich toll. Ja, das fand ich großartig, dass so diese Dinge, die eigentlich so scheinbare Objektivitäten sind, plötzlich von dem entzaubert werden. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Bist du ein regelmäßiger Hörer der Börsenkurse auf Radio Stephansdom? Ehrlich gesagt, ich habe einmal rein zufällig Radio Stephansdom, also einfach beim Suchen eines Senders bin ich dort hängen geblieben im Auto, wo ich dann immer so, wo ist denn der Sender? Ja. Na, ich werde es überprüfen, ob das dort Methode hat oder ein einmaliger Zufall war. Das ist auch schon länger her. Ich weiß auch nicht, ob die das noch machen. Keine Ahnung, aber damals habe ich das gehört und das fand ich sehr, sehr witzig. Friedels Überzeugung, dass ein objektives Geschichtsbild gar nicht denkbar ist, ist inzwischen im Mainstream angekommen. Allerdings habe ich den Eindruck nur in einer oberflächlichen Betrachtung, weil nach einer kurzen Verbeugung in Richtung Heisenberg, wo man sagt, ja, also Objektivität in dem Sinn gibt es gar nicht, operiert man dann ja doch sehr oft auf einer postulierten Objektivität. Naja, das meine ich ja gerade. Also ich habe überhaupt keine Lust, jetzt über Heisenberg zu reden, da verstehe ich zu wenig von der Physik und all diesen Überlegungen. Ich kann einfach jetzt nur wirklich von meinem Fach reden, dass alles, was in Richtung Objektivität tendiert, einfach schlichte Lüge ist. Ja? Dass die Welt zur Lüge tendiert, das ist überhaupt keine Frage. Ja? Aber wir, die wir letzten Endes uns doch dann mit irgendwelchen philosophischen oder literarischen Dingen beschäftigen, sollten halt schon versuchen, von der Lüge möglichst wegzukommen. Das heißt, hin zur Subjektivität, bei der jeder weiß, dass man es in jedem Fall, was immer an Aussage da ist, dreimal überdenken muss. Ja? Und das finde ich großartig. Erst in dem Moment, in dem eine Aussage mir nicht vormacht, eine letztendliche Wahrheit zu sein, dann kann ich damit was anfangen, dann kann ich sie mir überlegen und dann kann ich sagen, ha, vielleicht hat der Typ recht oder der hat gar nicht ganz recht, da kann ich dagegen argumentieren. Aber wenn mir etwas so quasi vor die Nase gehalten wird, so ist es und nicht anders, dann kann mich das auch in einer Weise beeindrucken, dass ich gar nicht weiter darüber nachdenke. Da werde ich plötzlich zum Konsumenten und nicht zum Mitdenker. Und unsere Aufgabe, glaube ich, weil wir jetzt beide im Radio zu tun haben, ist eigentlich Menschen zum Mitdenken zu verführen. Zum Zweifel. Der Zweifel ist die Basis des Denkens. Allerdings ist natürlich das Leben im Zweifel nicht ganz unanstrengend. Na Gott sei Dank, also das wäre ja schlimm, also das wäre ein fürchterlich fades Leben, wenn es also ohne Zweifel auskäme. Da fällt mir ein Zitat von Friedel dazu ein, das Heribert Illig einmal zu einem Buchtitel auch verwendet hat, Kultur ist Reichtum an Problemen. Ja, Reichtum an Problemen, aber Reichtum ist eben Reichtum. Und alles, was arm ist, wollen wir ja nicht. Wir wollen ja gar nicht arm sein. Wir wollen ja reich sein. Im besten marxistischen Sinne, ja. Also, ich habe überhaupt nichts dagegen, reich zu sein, solange ich nicht auf Kosten der anderen reich bin. Wie gefällt dir das Bild, das Friedel von der Frühromantik da gibt? Naja, also da sind schon ein paar. Ich meine, das ist ganz witzig, das ist überhaupt keine Frage. Es gefällt mir, wobei ich ein wenig zweifle, dass er, sagen wir mal, das mit der Frühromantik, da komme ich noch eher mit seiner Hohelied eigentlich auf das Neue der Spätromantik. Mit der habe ich ein bisschen mehr Probleme. Also das geht mir dann zu sehr in, ja, wenn man das heute weiterführt, ins Esoterische hinüber, was er nicht war. Aber man kann es genauso gut esoterisch auffassen. Es ist nicht so, dass er es also nun so beschreibt. Also er bringt da das wunderschöne, ich glaube, Brentano-Bild dieses Übermaßes an Gefühl des Inneren. Ja. Aber ich habe zumindest beim Lesen schon den Eindruck gehabt, als wäre er da ein bisschen parteilich. So wie er auch zum Beispiel dann später in der Auseinandersetzung Deutsche, Franzosen, beim Wiener Kongress eindeutig parteilich ist auf Seiten der Deutschen und dieses eigentlich wie ist die Formulierung, die ist ja wirklich witzig, ungenügsame Franzosen, ja. Also dieses ungenügsame Nachbarvolk, das sind schon Schwierigkeiten, die natürlich nur dadurch entstehen konnten, dass er das Ungenügsame der Deutschen zum Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, noch nicht in seiner vollen Bedeutung erkennen konnte. Wobei es im Ersten Weltkrieg auch schon ganz hübsch ungenügsam war, das Deutschtum. Die neue Landkarte. Die beiden Fragen, über die am längsten und erbittertsten gestritten wurde, waren die Aufteilung Polens, das Russland, und Sachsens, das Preußen, gänzlich verschlucken wollte. Die gegenseitige Verärgerung war so groß, dass der Zar einmal nahe daran war, Metternich zum Duell zu fordern und offen mit dem Krieg drohte, indem er immer wiederholte: »Ich habe Polen mit 200.000 Mann besetzt und will sehen, wer mich daraus vertreiben kann.« Während der Kaiser erklärte, der König von Sachsen muss sein Land wiederhaben, sonst schieße ich. Obgleich von diesen Gefahren nur unsichere Gerüchte an die Öffentlichkeit drangen, erregte die lange Dauer des Kongresses an sich schon in der Bevölkerung Spott und Erbitterung. Dazu kam die zunehmende Teuerung, hervorgerufen durch die Anwesenheit der zahlreichen Kongressteilnehmer und ihrer Angestellten, die die Stadt nur schwer unterbringen und verpflegen konnte, und die Überzahlung der Waren und Lebensmittel durch die reichen Ausländer. Holz, Fleisch und Bier erzielten fast unerschwingliche Preise, und die Wohnungsmieten erreichten eine solche Höhe, dass viele Häuser sich während des Kongresses amortisierten. Die Diplomatenintrigen wurden von Tag zu Tag verwickelter und aussichtsloser. Der ihnen ein Ende machte, war Napoleon durch seine Rückkehr von Elba. Die Bestimmungen des Wiener Kongresses waren ein Rückfall in die tristesten Zeiten dynastischer Kabinettspolitik. Auf die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerungen wurde weder bei der inneren Organisation noch bei der äußeren Territorialgestaltung der neu geschaffenen Staaten Rücksicht genommen. Die vorrevolutionäre Landkarte konnte man indes doch nicht vollständig wiederherstellen. Die wichtigsten Veränderungen bestanden darin, dass Österreich Belgien verlor und dafür Venetien erhielt. Preußen Schwedisch-Pommern und etwa 3/5 des Königreichs Sachsen bekam und im Westen erheblich vergrößert wurde. Und Russland durch die 4. Teilung Polens den größten Teil des napoleonischen Herzogtums Warschau als Kongresspolen gewann, während an Preußen bloß das Großherzogtum Posen und an Österreich der südliche Teil Galiziens zurückgelangte und Krakau zum Freistaat erklärt wurde. England sicherte sich Helgoland, das Kapland, Ceylon, Malta und die Ionischen Inseln. Aus Holland und Belgien wurde ein Königreich der Niederlande gebildet. Schweden und Norwegen wurden durch Personalunion vereinigt. Piemont fiel, vermehrt um Nizza und Genua, als Königreich Sardinien wieder an das Haus Savoyen. Parma kam an Marie-Louise, die Gemahlin Napoleons und Tochter des Kaisers von Österreich, Toskana an einen Sohn Leopolds II., Modena an einen Enkel Maria Theresias. In Neapel, Spanien und Portugal und im Kirchenstaat wurden die alten Regierungen wiederhergestellt. Die Wiener Bundesakte konstituierte anstelle des früheren Deutschen Reiches eine Fürstenvereinigung, den Deutschen Bund, und als dessen Organ den Bundestag zu Frankfurt am Main, eine Versammlung aller Gesandten der Einzelstaaten unter dem Präsidium Österreichs, das aber mit seinen ungarischen, polnischen und italienischen Besitzungen nicht zum Bund gehörte, während der König von England als König von Hannover, der König von Dänemark als Herzog von Holstein und Lauenburg, der König der Niederlande als Großherzog von Luxemburg Bundesfürsten waren. Der Paragraph 13 der Bundesakte log: In allen Bundesstaaten wird eine landständige Verfassung stattfinden. Wie man sieht, handelte es sich fast durchwegs um Schöpfungen reiner Potentatenwillkür. Völker, die einander seit Jahrhunderten abgeneigt waren, wie die Belgier und Holländer, die Schweden und Norweger, wurden gewaltsam amalgamiert. Freistaaten von welthistorischer Macht und Dauer wie Polen, Venedig und Genua wurden brutal annektiert. Der ganze romanische Süden wurde der alten, tödlich verhassten Fremdherrschaft unterworfen und Deutschland durch die Bundesakte eine Zangen- und Notgeburt, tot ans Licht getreten und gerichtet, ehe sie geboren, wie Görres sie im rheinischen Merkur nannte, zu einem politischen Ungetüm gemacht, das noch viel unbehilflicher, chaotischer und absurder war als das heilige Römische Reich. Der Sieger über Europa war, wie in allen Weltkriegen der neueren Zeit, England. Die Heilige Allianz. Kurz nach der Auflösung des Wiener Kongresses schlossen auf Anregung des Zaren, der eine slawisch vertrackte Mischung aus Mystiker und Machtpolitiker, Pietist und Autokrat war, halb Narr, halb Bonaparte, wie man ihn in England nannte, Russland, Österreich und Preußen, die Heilige Allianz, in deren Akte es unter anderem hieß: Ihre Majestäten erklären feierlich ihre unerschütterliche Entschließung, sich nur die Vorschriften der heiligen Religion zur Regel zu nehmen, Vorschriften der Gerechtigkeit, der christlichen Liebe und des Friedens. Demzufolge sind Ihre Majestäten übereingekommen, gemäß den Worten der Heiligen Schrift, welche allen Menschen befiehlt, einander als Brüder zu betrachten, werden sie durch die Bande einer wahren und unauflöslichen Brüderschaft vereinigt bleiben und einander wie Landsleute bei allen Gelegenheiten und in allen Fällen Beistand leisten. Ihren Untertanen und Armeen gegenüber werden sie sich als Familienväter betrachten und sie in demselben Geiste der Brüderlichkeit leiten, von dem sie beseelt sind. Die drei verbündeten Herrscher fühlen sich nur als die Bevollmächtigten der Vorsehung, um drei Zweige derselben Familie zu regieren. Alle Mächte, die sich zu diesen Grundsätzen bekennen, werden mit Freuden in diese heilige Allianz aufgenommen werden. Zitat Ende. In der Tat schlossen sich ihr alle europäischen Potentaten an, mit Ausnahme des englischen Prinzregenten, der erklärte, dass sie mit der Verfassung seines Landes unverträglich sei, des Papstes, der fand, dass er von jeher im Besitze der christlichen Wahrheit gewesen sei, und des Sultans, der eben diese christliche Wahrheit nicht anerkannte. Dafür schloss England mit Russland, Preußen und Österreich am Tage des Zweiten Pariser Friedens die Quadrupelallianz. Ihr Zweck war Erhaltung des Bestehenden, also Gleichgewicht in der äußeren Politik, Ruhe und Ordnung im Innern. Die Bedeutung der Heiligen Allianz ist sehr überschätzt worden. Sie fußte auf keinerlei reellen Friedensgarantien, sondern bloß auf romantischen Phrasen, an die man sich halten oder auch nicht halten konnte. Sie ist, erkannte ein scharfer und illusionsfreier Kopf wie Gentz schon 1816, eine politische Nullität und wird nie zu einem ernstlichen Resultate führen. Sie ist eine im Geiste übel angebrachter Devotion oder einfacher Eitelkeit erfundene Theaterdekoration, für Alexander nichts als ein Werkzeug, um den Einfluss zu üben, der ein Hauptziel seines Ehrgeizes ist. Zitat Ende. Und auch Metternich betrachtete sie als eine bloße Wortmacherei, un verbiage. In der Tat sah der Zar, der pathologisch eitel war, in ihr nur einen Vorwand, sich zum Schiedsrichter Europas aufzuwerfen und als Bevollmächtigter der Vorsehung in seinen Staaten keinen Willen neben dem Seinen zu dulden. Dem Wortlaut nach gab es freilich kein vollkommeneres politisches Programm als das der Heiligen Allianz, das, wie es in dem Vertragsentwurf hieß, ein christliches Volk in Wahrheit keinen anderen Herrscher hat als den, dem allein die Macht gehört, weil in ihm allein der Schatz der Liebe, der Erkenntnis und der Weisheit ruht. Das heißt Gott, unseren göttlichen Erlöser Jesus Christus. Zitat Ende. Aber selten ist ein Ideal in solchem Maße Redensart geblieben wie damals. Dass der Heiland auf Erden herrsche, ist, seit er auf Erden erschienen ist, der Wunsch und Traum aller Christen. Aber ihn zu erfüllen, sind kaltherzige Habsburger Kaiser, größenwahnsinnige Russenzaren, kleingläubige Hohenzollernkönige und zynische Lügenfürsten aller Metternich kaum die richtigen Werkzeuge. In der schönen Absicht, ihre Völker wie Familienoberhäupter zu regieren, machten sie aus Europa eine Kinderstube. Und obschon ihre Liebe, nach den Züchtigungen zu schließen, sehr groß gewesen sein muss, erzeugten sie durch ihr väterliches Regiment nichts als einen ungeheuren Ödipus-Komplex. Die Front nach innen. Dass es gleichwohl in Europa fast 40 Jahre lang zu keinem größeren kriegerischen Zusammenstoß kam, lag nicht an der Heiligen Allianz, die bereits nach 10 Jahren durch die liberale Politik des englischen Ministeriums Canning gesprengt wurde, sondern an etwas anderem. Es ist nämlich ein Hauptcharakteristikum jener Jahrzehnte, dass in ihnen die innere Politik dominiert. Die Geschichte der vorhergegangenen Jahrhunderte war in erster Linie von Motiven der äußeren Politik bestimmt gewesen, und zwar im Wesentlichen von dem großen Gegensatz Frankreich-Habsburg. Er entwickelt sich bereits während der Reformation und beherrscht die Zeiten des Dreißigjährigen Kriegs, Ludwigs des 14., der Revolution, Napoleons. Europa besteht, in großen Zügen gesehen, dauernd aus 2 Fronten. Einer östlichen und einer westlichen, die sich deutlich voneinander abgliedern, obgleich sie fortwährend ihre Form wechseln, indem sie sich bald ausdehnen, bald zusammenziehen und sogar vorübergehend verschmelzen, wie im Siebenjährigen Krieg, um gemeinsam Preußen zu erdrücken, und unter Napoleon, der sie als gesammelte Kontinentalmacht gegen England zu kehren sucht. Nach dem Wiener Kongress aber bildet das europäische Staatensystem eine einzige zusammenhängende Front, die sich nach innen richtet. Der Gegensatz lautet jetzt nicht mehr Ostmächte und Westmächte, sondern Regierung und Volk. Die Vereinigten Europäischen Staatenlenker kämpfen also, genau genommen, auch nach Leipzig und Waterloo, noch immer gegen Napoleon, gegen den Geist der Revolution, der sich durch ihn über Europa verbreitet hatte. Eine der ersten Regierungshandlungen des restituierten Königs von Spanien war die Wiedereinführung der Inquisition. In mehreren Ländern wurde der Zopf, das Symbol der Gegenrevolution, wieder obligat. Und Codino, Zopfträger, war noch nach Jahrzehnten in Oberitalien die Bezeichnung für einen Reaktionär. In Piemont war sogar der Analphabetismus zum Teil Untertanenpflicht. Denn die Erlaubnis zur Erlernung des Schreibens und Lesens war an ein Mindesteinkommen von 1500 Lire geknüpft. In Lombardo-Venetien herrschte der österreichische Stock, il bastone tedesco. Zensurschikanen, Hausdurchsuchungen, Verletzungen des Briefgeheimnisses, heimliche Überwachung durch Spitzel und Vertraute, alte österreichische Spezialitäten waren nicht nur in allen Habsburgerländern gang und gäbe, sondern auch in Preußen, wo Egmont, Wilhelm Tell und die Räuber, ja sogar Fichtes Reden an die deutsche Nation und der Prinz von Homburg verboten waren und der Bürokratismus eine Zeit lang fast noch verkalkter war als in Österreich. Wir werden, sagte der Freiheit vom Stein, von besoldeten, buchgelehrten, interessenlosen, ohne Eigentum seienden Büralisten regiert. Diese vier Worte enthalten den Geist unserer und ähnlicher geistlosen Regierungsmaschinen. Sie erheben ihr Gehalt aus der Staatskasse und schreiben, schreiben, schreiben im Stillen, mit wohlverschlossenen Türen versehenem Büro, unbekannt, unbemerkt, unberühmt, ziehen ihre Kinder wieder zugleich brauchbaren Schreibmaschinen auf und sterben unbedauert. Zitat Ende. Selbst im freien England folgte ein Tory-Ministerium dem anderen und der führende Minister Lord Castlereagh, der geistige Eunuche, wie ihn Byron nannte, unterdrückte durch Ausnahmegesetze, die sogenannten Knebelbills, jeden Versuch der Selbsthilfe, bis sein aktiver Verfolgungswahnsinn in passiven umschlug und ihn in den Selbstmord trieb. Die englische Handelsflotte war 1815 um ein Viertel stärker als die gesamte festländische. Aber die wirtschaftliche Blüte war durch ungeheures Elend der Enterbten erkauft. Es galt schon als großer Fortschritt, als das Mindestalter der Fabrikskinder auf 9 Jahre und die Arbeitszeit auf 12 Stunden bestimmt wurde, wobei jedoch Überstunden erlaubt waren. Und noch im ersten Viertel des Jahrhunderts stand auf Diebstahl Todesstrafe. Die romantische Staatstheorie, auf die die Reaktion sich stützte, hat überhaupt in England ihren Ursprung. Ihr Schöpfer ist Edmund Burke, der 1790 in seinen Reflections on the Revolution in France die These aufstellte, der Staat sei kein Mechanismus, sondern ein von mystischen Kräften beseelter Organismus, den die Staatskirche die religiöse Weihe gebe. In Frankreich hatte der Bruder Ludwigs des 16., Ludwig der 18., ein undekorativer und gefräßiger, aber weder dummer noch bösartiger Mensch, dem Lande eine gemäßigte Verfassung nach dem Muster der englischen gegeben, vermochte aber, obgleich er durch die Leiden der Revolutionszeit gewitzigt, nicht eigentlich reaktionär war, dem frechen und kopflosen Treiben der remigrierten Ultras nicht Einhalt zu tun. Besonders im Süden wütete der weiße Schrecken gleichermaßen gegen Protestanten, Bonapartisten und Republikaner, und die konstitutionelle Charte wurde in der Praxis von Jahr zu Jahr bedeutungsloser. Der König war, wie Saint-Simon sich ausdrückte, le prisonnier des anciens nobles. Und noch schlimmer wurde es, als sein Bruder Karl X. im 1824 auf dem Throne folgte, der eine heuchlerische Pfaffenherrschaft etablierte und ganz offen nach dem Absolutismus strebte, so dass selbst Metternich sich angesichts dieser Zustände zu der Äußerung genötigt sah, die Legitimisten legitimieren die Revolution. Dabei hörte, obgleich Frankreich bei den Friedensschlüssen sehr glimpflich behandelt worden war und nicht einmal Elsaß-Lothringen hatte herausgeben müssen, das Geschrei nach dem linken Rheinufer nicht auf. Eine beliebte Damenfrisur hieß «À la chemin de Mayence». Der Napoleon-Mythos. Auf diesem schwarzen Hintergrund erhob sich die magische Gestalt des Imperators zu neuem Glanz. Man dachte nicht mehr an seinen autokratischen Vernichtungswillen, an die 2 Millionen, die er seinem gefräßigen Machtwahn geopfert hatte, an die stählerne Kasernierung, die er über den Geist Frankreichs verhängt hatte, sondern nur noch an seinen demokratischen Fortschrittsdrang, die Märchensiege, die er mit seinen Volksheeren erfochten hatte, die freie Bahn, die seine Weisheit jeglichem Talent geöffnet hatte, die souveräne Genialität, mit der er alles verjüngt und neu geordnet hatte. Er hatte 20 Jahre lang den Erdteil in ein unmenschliches Schlachtfeld verwandelt, aber auch der Welt das lang entbehrte Schauspiel eines Wesens von übermenschlicher Geistesmacht und Herrscherkraft geschenkt. 2 Millionen Tote, aber tote Helden. Frankreich eine Kaserne, aber voll Luft und Licht. Sein Untergang war ein Gottesgericht. aber über einem gefallenen Engel. Und die es vollstreckten, waren nicht einmal Menschen, sondern Schatten, abgetakelte Puppenkönige und seelenlose Zwergfürsten. Der Sieg der Mittelmäßigkeit über das Genie hat niemals etwas Erhebendes, auch wenn das Genie ein Dämon ist. Und als sein Lauf sich erfüllt hatte, ward es klar, dass auch dieser apokalyptische Reiter von Gott ausgesandt worden war, um eine geheime Mission zu vollbringen. Er hat es selbst gesagt: Die großen Menschen sind wie Meteore, die glänzen und sich selbst verzehren, um die Welt zu erleuchten. Zitat Ende. Wie ein blutiger Komet erscheint er in der irdischen Nacht, drohend und leuchtend, furchtbar und wunderbar. Und die Jahrtausende werden seiner Feuerspur gedenken. Napoleons Prophezeiung in der Kammer der 100 Tage erfüllte sich. Ihr werdet bittere Tränen um mich weinen. Jedes Wort, das er gesprochen oder nicht gesprochen hatte, wurde aufbewahrt. Büsten und Stiche, Jahrmarktsbuden und Kinderbücher, Stockknöpfe und Tabaksdosen zeigten allenthalben sein Bild. Seine Reliquien wurden zu Heiligtümern. Man scheute nicht davor zurück, St. Helena mit Golgatha, Letizia mit der Schmerzensmutter zu vergleichen. Er hieß kurzweg L'Homme. Thiers veranlasste die Überführung seiner Leiche in den Invalidendom und schuf in glänzend geschriebenen Geschichtswerken die Napoleon-Legende, die in einem gewissen Grade bis heute in Frankreich klassisch geblieben ist. In Bérangers Liedern erstand er zur unsterblichen Genrefigur, als der schlichte Soldatenkaiser in der grauen Redingote mit dem kleinen Hut, dessen Herz dem Volk gehört. Die Malerei verherrlichte die Taten und Leiden der großen Armee. Victor Hugo feierte ihn als Mahomet des Abendlandes und selbst Bayle Stendhal, der große Zweifler und unerbittliche Durchschauer aller menschlichen Masken, erklärte, Bayle respektiert einen einzigen Menschen, Napoleon. Ja, man glaubte überhaupt nicht, dass er gestorben sei. Das Bergvolk auf Sizilien erwartete seine Rückkehr. Die Araber verschmolzen ihn mit Alexander dem Großen zu einer Gestalt und erzählten einander von dem Wiederauftauchen des Frankensultans Iskander. In Thüringen hieß es, im Kyffhäuser sitze nicht mehr Barbarossa, sondern Napoleon. Wie sehr er bereits zu Mythos geworden war, zeigte ein diametral entgegengesetzter Vorgang. Ein gewisser Perez versuchte in einem Buch, von dem man nicht recht weiß, ob es ein Produkt des Schwachsinns, der Satire oder des gelehrten Scharfsinns ist, den Nachweis, dass Napoleon niemals gelebt habe. Vielmehr nichts anderes sei als eine Personifikation der Sonne. Der Name Napoleon deute auf Apollon, was sowohl Zerstörer wie Sonnengott besage. Die Mutter des Kaisers hieß Letizia, was so viel wie Freude oder auch Morgenröte bedeute. Seine vier Brüder seien die vier Jahreszeiten, seine 12 Marschälle die 12 Zeichen des Tierkreises, die unter dem Befehl der Sonne stehen, seine 12 Regierungsjahre die 12 Stunden des Tages. Seine Lebensbahn von Korsika bis Helena ging gleich dem Lauf der Sonne von Osten aus und endete im Westen. Hier haben wir ein lehrreiches Beispiel, wohin unbestechliche historische Kritik führen kann. Und ein gar nicht so außergewöhnliches, sondern bloß wegen der Nähe des Objektes besonders krasses, wenn man bedenkt, dass auch der angesehene französische Gelehrte Senard die gesamte Buddha-Tradition auf Solarmythen und der zweifellos vollsinnige Karlsruher Philosoph Arthur Drus die Geschichte Jesu auf Astralvorstellungen zurückzuführen versucht hat und dass es eine ganze Gruppe von strengen Forschern gibt, die erklären, Bacon habe die Dramen Shakespeares, ja, wie die Neuesten behaupten, auch noch der Einfachheit halber, den Don Quixote geschrieben.